Aber nicht ab, oder? Nee, ich bin unterwegs. Störe ich? Ja, mich beim Müll wegbringen. Ja, witzig. Wie lange brauchst du ungefähr? Ich sitze in der S3 und ich bin gleich in Altona. Sorry. Ja. Ja, ist doch gut. Alles super. Dann, ja, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ist das... Hä? Oh. Who Lives There? Hörspiel von Josef Beuys. Was war in der Tonne? Mein eigener Müll. Also der Müll, den ich wegwerfen wollte, war schon drin. Der, den ich gleichzeitig in der Hand hatte. Also die gleichen Verpackungen, die gleichen Essensreste. Die Kondome, die ich benutzt habe. Eine Rechnung von meinem Sushi-Lieferservice mit meinen Specials. Ich krieg da immer eine kleine Sonderbehandlung. Also es war eindeutig mein Müll. Doppelt. Komplett identisch. Jemand mit gleichem Geschmack? Nein, das war ja nur der Anfang. Irgendeine Person hat eine exakte Kopie meiner ganzen Wohnung angefertigt. Und zwar direkt in der Wohnung unter mir. Mhm. Warum sollte das jemand tun? Ich weiß es nicht. Und trotzdem hast du Angst. Wovor? Dass mir jemand wegnimmt, was mir gehört. Was ich bin. Was bist du denn? Was bin ich denn? Was bin ich denn? Ja. Hey, runter von der Couch. Oh Gott. Specht, hallo? Hallo? Guten Tag, Herr Specht. Ihr Vermieter. Was gibt's? Ich muss endlich mal in die Wohnung. Ja, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich Ihnen Fotos schicke. Im Moment passt es gerade nicht gut. Ich bekomme jeden Moment Besuch. Sie verweigern mir den Zutritt schon zu lange. Ja, kümmern Sie sich mal lieber um den Geruch im Keller. Keine Ahnung, was da für Gase und Dämpfe hochkommen. Wenn ich nicht bald in Ihre Wohnung kann, dann kündige ich Ihnen. Mhm. Hören Sie, ich kenne meine Rechte. Sie können mich deswegen nicht kündigen. Ich muss wissen, in welchem Zustand die Wohnung ist. Ich habe jetzt leider einen Termin. Sie können die Wohnung nicht ewig vor mir... Oh mein Gott. Wie sehe ich aus? Du hast ja keine Ahnung. Hey! Hey. Länger gedauert, als ich dachte. Und der Ring hat mich überrascht, wie du siehst. Ja, oh ja. Das war bestimmt mal ein schöner Mantel. Kann ich mich kurz trocken machen, bevor wir gehen? Natürlich. Komm rein, Melis. Melis, nicht Melis. Oh, sorry. Falsch gelesen. Ja, ich bin echt froh, dass es endlich klappt mit uns. Beim ersten Match hast du ja auf Tinder nicht geantwortet. Dabei war es ja mein Super-Like. Hä? Also, danke für die zweite Chance. Welches erste Match? Das ist das erste. Wir hatten vorher keins. Also, ich hatte schon mal ein Match mit einer Melis, die genauso aussah wie du. So von einem halben Jahr. Ah, so. Ja. Da hat jemand mein Profil gefaked und Leute auf so Bezahlseiten gezogen. Habe ich gemeldet und wurde dann gelöscht. Oh Gott, sorry. Ich wollte hier den Boden ganz nass mit meinen Haaren. Oh, Moment. Ich hab Handtücher. Ja. Bitte. Du, wenn du magst, geh doch einfach ins Wohnzimmer und wärm dich auf. Danke. Oh. Wow. Ja, ich bin sehr glücklich mit der Einrichtung und mit den offenen Räumen. Ist so vor knapp 3 Jahren aufwendig kernsaniert worden. Ich meinte jetzt eher, dass es leer ist. Also. Kaum Möbel, gar keine Bilder an den Wänden. Alles so. Minimalistisch. Tot. Ja, gut. Ich würde jetzt eher sagen, so strukturiert. My home is my castle. Ein aufrechter Sarg. Ist das ein Zitat? Wieso sind eigentlich alle Wohnungen hier gleich möbliert? Da fehlt doch total der Charakter. Die sind doch nicht gleich möbliert. Hä, wie kommst du denn darauf? Die Nachbarn unter dir haben genau den gleichen Flur wie du. Da war die Tür offen. Gleiche Garderobe, gleiche Kommode, sogar die gleiche komische Lampe. Ich kann nicht mein Mantel hier irgendwo... Klar, gefällt mir. Aber die Lampen waren die nicht. Das ist hier eine echte Henningsen. Henning was? Fritz Henningsen. Sonderedition. Die werden handgemacht. Ja? Das, ja, war ein Geschenk. Und auch wenn es dem ungeübten Auge nicht auffällt, die ist richtig teuer. Also sowas haben die unter mir nicht. Gott, ich habe keine Ahnung von Möbeln oder Einrichtung, aber der weiße Krug, da gefällt mir. Der weiße Krug? Hm? Da meinst du die Vase von KPM? Die, nee, hör zu. Die ist von 1930 und die ist echt zu teuer, um Krug genannt zu werden. Aha. Ja. Warum hast du sowas? War auch ein Geschenk. Okay. Viele Geschenke. Danke für das Handtuch. Ich bin sehr gefragt, ne? Und kann man hier ein Fenster aufmachen? Klar. Wieso? Riecht es unangenehm? Nee, ist irgendwie stickig. Bestimmt die trockene Heizungsluft. Außerdem mag ich das Geräusch von Regen. Du, ich mach die Balkontür auf. Dann zieht's richtig durch. Oh, sorry. Hallo? Ist Jakob da? Den gibt's hier nicht. Da haben sie sich verwählt. Schönen Tag. Das sieht alles so neu aus. Darf ich mich da hinsetzen? Klar. Okay. Hast du eigentlich Hunger? Immer. Okay, dann probiere ich das hier mal aus. Was ist denn das hier? Ich habe eine Kleinigkeit zum Essen bestellt. Du, sag mal, bei dem Wetter, sollen wir nicht vielleicht einen Moment hier bleiben? Wäre das okay? Also wenn du keinen Regenschirm hast, auf jeden Fall. Ja, okay. Ist Frauen in die Wohnung locken eine effektive Flirtstrategie? So Quatsch, es hat geregnet, deswegen sind wir drin geblieben. Vielleicht wollte sie auch in deine Wohnung und kam daher so nasser. Nein, sie ist der einzige Mensch, der sicher nichts mit der Sache zu tun hat. Einem Date aus dem Internet, das du gerade kennengelernt hast, vertraust du? Ja, warum nicht? Ist doch egal. Auf jeden Fall habe ich die Balkontür aufgemacht zum Lüften. Hast du wirklich keine Begabung? Bist nur leidenschaftlich neugierig? Zitier bitte nicht mein Tinder-Profil, sonst zitiere ich deins. Oh Gott, bitte nicht. willst du was trinken? Wasser, Saft, Alkohol? Stilles Wasser, bitte. Ich muss den Spruch mal rausnehmen. Alle beziehen das immer nur aufs Vögeln. Naja, Einstein kann man ja gut auf alles beziehen. Doch mit Sprudel. Bitte. Danke. Wieso Einstein? Ist das kein Einstein-Zitat? Ich dachte, weil du Astrophysikerin bist. Also so habe ich das gelesen. Ach. Oh, die ist ja süß. Ja, ist mir zugelaufen. Und kommt immer wieder. Also die weiß das minimalistische Interieur zu schätzen. Ach, ich glaube, einer Katze ist das total egal, ob man in einer Villa wohnt oder in einem Schuhkarton. Wie heißt sie? Aziza. Aziza? Schöner Name. Die Kostbare, oder? Ja, keine Ahnung. Also es stand auf ihrer Marke, die sie damals hatte. Wird aber nicht vermisst. Ja, gut, also kümmere ich mich einfach ein bisschen um sie, ne? Ein bisschen wenig, glaube ich. Die hat ja das Fell voller Knoten. Ja, ich kann ihn nicht anfassen. Kratz zu, beiß nicht. Okay, du scheinst kein guter Katzen-Daddy zu sein. Ja, nee, ehrlich, ich finde Katzen eh gruselig. Sie steht manchmal neben dem Schrank und starrt die Wand dahinter an. Dann sträubt sich ihr Fell und sie faucht. Also, mega creepy. Ich habe eine Tierhaarbürste dabei. Wozu hast du denn eine Tierhaarbürste dabei? Naja. Also, wenn das schon das Essen ist, ne? Dann kriegen die ein dickes Trinkgeld. Das ist meine Wohnung. Ist meine Wohnung. Gespräch. Hier ist die Vermieter. Machen Sie auf. Passt gerade nicht. Alter. Gespräch. Was ist mit Ihrem Gesicht passiert? Wie war es denn mit meinem Gesicht? Wollen Sie mich beleidigen? Ich muss in die Wohnung. Nee. Auch wenn Sie mein Vermieter sind, können Sie nicht einfach unangekündigt in meine Wohnung. Und im Augenblick passt es gerade sowieso nicht. Die Nachbarn haben sich über Sie beschwert. Bei mir hat sich niemand beschwert. Es wurde von brechendem Glas und lautem Gepolter berichtet. Was treiben Sie denn da drin? Bauliche Veränderungen sind nicht erlaubt. Wer hat sich beschwert? Die Frau unter mir oder das Paar aus dem Erdgeschoss? Ich muss mir jetzt den Zustand der Wohnung ansehen. Ich habe keine baulichen Veränderungen vorgenommen. Und die Frau unter mir ist vermutlich sauer, weil aus dem, was sie und ich da ausprobiert haben, nichts weiter geworden ist. Mhm. Und das Paar aus dem Erdgeschoss, haben die nicht mal behauptet, es würde im Haus Geister geben? Dass es spukt? Also die scheinen mir keine glaubwürdige Quelle zu sein. Ich werde das jetzt anders regeln. Sie wissen doch sicher, dass mein Bruder bei der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen ist. Bei der was? Polizei Hamburg. Die Truppe, die Ihnen die Tür eintritt. Herr Specht, ich warne Sie. Ich werde mir Zutritt verschaffen, ob Sie wollen oder nicht. Ich hoffe, Sie kennen das Grundgesetz und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Sie haben neue Nachbarn. Ihre Affäre da unten ist ausgezogen. Wann? Vor 6 Wochen. Hab ich gar nicht gemerkt. Sobald die neuen Nachbarn sich beschweren, fliegen sie. Hier. Das ist eine schriftliche Verwarnung. Unterschreiben. Das muss ich in Ruhe lesen. Ey, wollen Sie mich jetzt ohne meine Erlaubnis fotografieren? Ich muss die Übergabe der Verwarnung dokumentieren. Sekunde, ich lese. Aha. Also. Beschwerden der Bewohner für 6 Monate? Ja. Keine baulichen Veränderungen. Ja, ist ja gut. Unterschreibe ich Ihnen. Schön. Und jetzt die Wohnung. Nicht heute. So. Jetzt siehst du wieder richtig schön aus, Aziza. Alles gut, Markus? Ja. Manchmal schleichen sich Psychos ins Haus und machen dann Terror. Ja, das war einer. Da wohnst du schon in diesem übertrieben teuren Hipsterhaus und hast die gleichen Probleme wie alle anderen auch? Ja. Was ist hier passiert? Ja, deine Zwillingskatze ist aufgetaucht und hat eine, diese EDM-Vase runtergeworfen. KPM. Was denn für eine Zwillingskatze? Die hier. Genauso dick, genauso schwarz und ihr Fell ist mindestens genauso krass verknotet wie das von Aziza. Hallo? Wer ist das da? Markus Specht. Aber Sie haben offenbar die falsche Nummer, Kollege. Ich bin noch da. Ja, das ist doch schön für Sie. Tschüss. Entschuldigung. Also, welches ist jetzt die zweite Katze? Aha. Okay. Das sind wirklich eineiige Zwillinge. Das ist bei Katzen extrem selten. Du kennst dich ziemlich gut mit Katzen aus. Astrophysik und Katzen. Du bist jetzt aber keine Hexe oder so, ne? Hexen werden komplett unterschätzt. Die sind super. Klar. Wir können fliegen, Zaubertränke kochen. Ach, Schwarze Magie. Obwohl, Astrophysik ist ja auch schwarze Magie, oder? Der geht viel zu sehr einer auf Astrophysik ab. Ja, intelligent ist sexy. Ja. Okay, dann enttäusche ich dich jetzt lieber sofort. Ich bin keine Astrophysikerin, sondern Taxidermistin. Taxidermistin? Tierpräparatorin. Ich präpariere tote Tiere. Ich wollte eigentlich Tierärztin werden, aber dann lief das Leben irgendwie etwas anders und heute konserviere ich Tiere nach dem Tod für ihre Besitzer. Echt jetzt? Mhm. Finde ich auch. Finde ich total faszinierend. Erklärt auch die Tierhaarbürste. Es ist faszinierend, aber es ist halt unsexy in einem Dating-Profil. Ist klar. Ich hab mich immer gefragt, warum man sich ein totes Tier ausstopfen lässt und es sich dann in die Wohnung stellt. Naja, Tiere sind wichtige Begleiter. Manche stecken den Tod ihres Lieblings nicht gut weg und können so ihre Trauer besser verarbeiten. Mhm. Und daher kann ich dir auch sagen, dass du ja eine echte Rarität hast mit deinem Zwilling. Zeig mal. Eine Sekunde, warte noch. Die letzten Haare entknoten. Ja. Aber wieso zanken die denn so? Muss das so sein? So, jetzt aufhören. Genug. Okay, immerhin eine hört auf dich. Da sitzt sie jetzt ganz ruhig auf dem Schrank. Und guck, da. Die andere starrt auf die Wand hinterm Schrank. Siehst du? Ihr Fell sträubt sich. Das meine ich. Das ist so creepy. Könnte eine verweste Maus dahinter liegen? Nee, könnte es nicht. Die Wohnung ist auch sauber. Was war das? Vielleicht haben deine Nachbarn genug vom Minimalismus und stellen ihre Wohnung um. Oder sie müssen ausziehen wegen der skandalös hohen Mieten in Ottensen. Angeblich sind unter mir gerade erst neue Leute eingezogen. Aha. Oh, Alter. Da reißt auch jemand die Wände ein oder zertrümmert den Fußboden. Ja, oder eine Party. Oh, das ist schwierig. Ach, wie seekrank. Setz dich zu mir. Okay. Okay. Geht wieder? Mendes, guck mal. Sind wir das oder das Haus gegenüber? Das steht schief. Ja, minimal. Ja? Also, dass sich die Häuser mit der Zeit etwas neigen, ist ja nicht so ungewöhnlich. Aber so? Sind wir das oder die? Also, ist das unser Haus oder gegenüber? Das läuft ganz gut mit uns. Ist das jetzt schon unser Haus hier? Man weiß auch, was ich meine. Welches steht schief? Keine Ahnung. Obwohl, frag die Astrophysikerin deines Vertrauens. Eine Sekunde. Das Glas ist fast 3 Zentimeter gerollt, ergo, keine Ahnung. Vielleicht ist dein Boden einfach schräg. Steht das Haus da wirklich schief? Ich bin mir nicht mehr sicher. Hey, die Katzensoap geht weiter. Guck, die obere traut sich jetzt nach unten. Rumtigern. Jetzt sieht man es ganz deutlich. Zwillingskatzen, siehst du? Die Bewegung, der kleine helle Fleck am Kopf, die generelle Speckigkeit der Katzen, weil ich meine, leicht sind die ja nicht. Komm her. Komm her, Sisa 1. Boah, ein ganz schöner Brecher. Stimmt. Ja, ist genauso hässlich und fett wie meine. Hat die wenigstens ein Halsband oder so zur Identifizierung? Ich weiß gerade selbst nicht mehr, welche ist. Hier, nimm du mal die und ich hol die andere. Brav. Ganz lieb, ne? Fuck. Wie kratzt. Ah. Aua. Ja, dann lass sie runter. Du hast sie direkt auf die Scherben geschleudert, spinnst du? Quatsch. Die ist doch selbst reingeflogen. Du hast sie richtig geschmissen. Hä? Was? Ist sie gerade aus dem Fenster gesprungen? Ja. Aber sie ist auf dem Balkon unter uns, siehst du? Da hinten liegt sie. Geht's ihr gut? Katzen landen immer auf den Füßen. Oh, oh. In den Scherben da. Ist das Blut? Warum wolltest du diese Katze loswerden? Naja, was heißt denn loswerden? Die hat mir die Schläfe zerkratzt. Das Werfen war im Affekt, weil es so wehgetan hat. Ich sehe keine Verletzung an deiner Schläfe. Mann, ja, war ja nur ein Kratzer. Auf jeden Fall ist das Vieh dann auf den Balkon gesprungen. Also direkt unter meinen. Nachbarn waren nicht da, also musste ich über den Balkon klettern. Du musstest klettern? Es gab keine andere Möglichkeit. Ja, was für... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, was hätte ich denn machen sollen? Du musstest also nach unten steigen. Ja, ich musste. Ich hab unten geklingelt und geklopft wie ein Blöder. Da macht keiner auf. Vielleicht lassen wir sie einfach da. Die kommt ja eh wieder. Nee, es ist so viel Blut an den Scherben und auf dem Balkon. Die verblutet. Ist das überhaupt meine Horrorkatze oder die hier? Das ist völlig egal. Sie braucht Hilfe. Hast ja recht. Wenn es dich motiviert, ich bin mir sicher, dass das da unten Aziza ist. Die war nämlich zuckersüß zu mir, im Gegensatz zu dem Terrortiger hier. Okay, okay. Lass mich nachdenken. Wir können die Feuerwehr rufen. Auf keinen Fall. Das wird super teuer, wenn die wegen sowas anrücken. Wir müssen uns beeilen, Markus. Ja, ja, ich will ja auch nicht, dass sie Teil deiner Kollektion wird. Wieso denkst du, ich habe eine Kollektion an Toten? Ey, was? Du kannst nicht einfach über das Geländer klettern. Stopp. Halt mich fest. Dann klappt's. Das ist alles viel zu rutschig vom Regen und da unten geht's 20 Meter runter. Ich kann fest zugreifen. Was machst du? Ey, lass meine Hand los. Bist du irre? Irgendwo muss ich mich ja absichern. Du hast doch gesagt, das Geländer ist zu rutschig. Wieso? Du bist viel schwerer, als du aussiehst. Halt fest. Na? Ich muss nur richtig hängen, dann lasse ich mich fallen. Oh, schnell, das ist die... Sekunde. Jetzt beeil dich. Ich hab's gleich! Ja! Oh. Wow, das war knapp. Alter! Mann! Das sind nicht die scheiß Damenworte! Gibt's keinen Preis für den dummen Toten! Wer ist abgestürzt? Ja, bin ich aber nicht! Was soll denn dieser dumme Move? Hast du gesehen, wo die Katze hin ist? Durch die Balkontür gerannt! Du mit deinem selbstmörderischen Jackass-Stand aufgeschlagen bist. Warum lass sie denn bei dem Wetter die Balkontür offen, wenn kein Mensch da ist? Vielleicht zum Durchlüften. Haben wir ja auch aufgemacht, sonst wäre es dieser da gar nicht unten gelandet. Stimmt. Mieze, komm raus. Geh doch einfach rein und hol sie. Es geht keiner da. Wenn du die Katze hast, ruf ich den Schlüsseldienst oder den Vermieter. Auf keinen Fall den Vermieter! Dann den Schlüsseldienst. Warte doch mal! Das ist meine Wohnung. Ja, du musst mich trotzdem nicht aus so einem umbringen. Nein, das hier unten ist meine Wohnung. Was? Das ist das gleiche Wohnzimmer. Das gibt's nicht. Das gleiche breite weiße Bellini-Sofa. Das ist die kleine Kommode. Mit dem abgebrochenen Splitter. Es ist exakt gleich gesplittert. Was? Mein weißer Lachaise-Sessel. Der Genesis-Teppich, das soll ein zertifiziertes Unikat sein. Markus? Und ja, hier hängt auch meine Henningsen-Lampe im Flur. Fuck! Jemand hat meine Wohnung kopiert. Was soll denn die Scheiße? Wie hast du dich in dieser nachgebauten Wohnung gefühlt? Also, Angst war es nicht. Eher Aufregung. Ja. Adrenalinschub. Ja, ich hab mich noch nie so real gefühlt. Definiere real. Ich habe oft das Gefühl, ich existiere nicht richtig. Also würde mein Leben ohne Sinn an mir vorbeirauschen. Es wäre es egal, ob ich lebe oder tot bin. Hast du das Gefühl schon immer gehabt? Als Kind nicht. Aber als Jugendlicher. Mein Leben kam mir irgendwann so bedeutungslos vor. Manchmal hatte ich Albträume, dass ich mich auflöse. als wäre alles, was ich jemals getan, gesagt oder auch gedacht habe, völlig egal. Als wäre ich egal. Ersetzbar. Als wäre ich nur eine unnötige Kopie und nie das Original gewesen. Was war in der zweiten Wohnung? Echos. Jede Menge Echos. Was sagst du? Ich höre dich nicht durch den Regen. Das ist meine Wohnung. Das sind meine Sachen. Das ist ein totaler Einbruch in meine Privatsphäre. In der Kommode, das ist sogar mein Reisepass. Das ist doch Dokumentenfälschung. Das ist 1:1 meine... Hallo? Ich bin hier. Ist alles okay da unten? Sekunde! Ich weiß gerade nicht, was hier abgeht. Sowas. Markus, erklär der Person doch einfach, dass du deiner Katze nach bist und geh durch die Haustür wie ein normaler Mensch. Wer sowas Krankes hier macht, mit dem kann man nicht reden. Wo ist hier mein Couchtisch? Also vielleicht, wenn ich davon abspringe. Markus, jetzt lass den Quatsch. Was willst du nicht umbringen? Fuck. Die Beine sind hohl. Ach, das muss ein Plagiat sein. Quatsch, dein Couchtisch hier oben sieht auch nicht so aus, als würde der dein Gewicht halten. Was wird denn das? Shit. Okay, vielleicht ist ein Gespräch doch keine so gute Idee. Ich rufe den Bullen. Nein! Nein, die brauchen zu lang. Versteck dich unterm Bett. Im Bett, oder? Im Schlafzimmer. Ich rufe jetzt die Polizei und eventuell wäre es jetzt auch angebracht, deinen Vermieter einzubinden. Auf keinen Fall! Auf keinen Fall den Vermieter! Mein Arm. Ich bin hier. Alles inszeniert. Was? Nein, ich weiß nicht. Warum? Was soll dieses Verhör eigentlich? Ich bin hier der Geschädigte. Ich habe nichts getan und ich werde hier festgehalten. Oder? Also, werde ich hier festgehalten? Mein Kopf, ich kann nicht klar denken. Erzähl endlich die Wahrheit. Alles so durcheinander in mir. Wo war ich denn? Du hast dich nicht aufgelöst? Nein. Was hast du dann gemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt stell dich nicht so an, denk nach. Wohin bist du gegangen? Durch die Wand. Die Wand? Ja, die verletzte Katze hatte eine Spur hinterlassen. Die Blutspur führte mich zu einer Art Riss hinterm Wohnzimmerschrank, in der Wand. Ja. Alles gut? Ja. Ich versuche mal unter dem Bett rauszukommen. So, bei mir ist besser gesaugt. Mach unbedingt Beweisfotos. Oh ja. Ich habe an Fotos noch gar nicht gedacht. Gute Idee. Mal gucken, ob das im Dunkeln geht. Für mich als Event-Date oder sowas, ne? Klar. Ich inszeniere einen Horrorfilm als Date. Das wäre auf jeden Fall ein Date to remember. Stimmt. Ich bin fast in den Hof gestürzt. Irgendjemand hat meine Wohnung kopiert. Also, was kann das toppen, ne? Man sollte irgendwie nicht immer alles miteinander vergleichen. Hattest du mal ein krasseres Date? Ich hatte mal ein Date im Tierpark nachts. Nur zu zweit. In Hagenbeck oder was? Und das war aufregender. Irgendwie schon, sie war Tierpflegerin und ich konnte nachts mit ihr eine Runde durch den wilden Tierpark machen. Mit ihr? Ein Problem? Nee, ich bin ja voll dafür. Hab nur nicht drüber nachgedacht, dass du, aber also, du weißt schon, dass ich jetzt nicht unbedingt in die Friendzone geraten will. ich habe genug Freunde und bei die habe ich nach rechts geswiped, weil ich wissen wollte, wie sich diese Haare anfühlen. Der erste Eindruck ist ja erstmal oberflächlich, aber ich brauche keine neuen Freunde. Okay, das ist ja beruhigend. Gut. Ich gehe mal ins Wohnzimmer. Oh nein. Was siehst du? Hier gibt es eine Blutspur. Die geht durch die Wohnung. Aziza muss schwer verletzt sein. Entweder sie ist im Flur oder hinterm Schrank. Die Doppelgängerkatze ist weg. Du, das ist mir ehrlich gesagt gerade egal. Ey, ich komm jetzt runter. Du machst mir die Tür auf und dann schauen wir uns das zusammen an. Gut. Ich folge gerade der Spur in den Flur. Ich, oh. Was? Oh, was ist das? Jemand hat riesige Löcher in die Wände geschlagen. Wie Risse oder Narben. Das war also eben so laut. Da ist irgendwas in den Löchern. Ich fass bloß nichts an. Wer weiß, was das ist. Schlamm. Feuchte Erde. Oh, das riecht noch ekliger als im Keller. Markus, hast du die Tür abgeschlossen? Was? Nein, natürlich nicht. Wäre doch voll gestört, hinter einem Date abzuschließen. Deine Haustür ist zu und ich komme hier nicht raus. Ich find's null witzig. Tja, dann, keine Ahnung, da hat jemand von außen zugeschlossen. Guck mal in die Ablage auf dem Sideboard. Da steht so ein schwarzer Würfel zum Aufklappen. Da ist ein Schlüssel drin. Hier ist kein Schlüssel. Ich würde jetzt wirklich gerne aus der Wohnung raus, Markus. Da war jemand in der Wohnung. Ah. Was? Oh, an der Tür und hier ist eine riesige Blutlache. Ach, das muss von Aziza sein. Sie hat auch an der Tür gekratzt. Wir haben ein Geräusch im Wohnzimmer. Ich glaube, hinterm Schrank. Mann. Oh, die ganze Wand ist fleckig und feucht. Also richtig nass. Krass. Das geht bestimmt bis in meine Wohnung hoch. Und da ist die Sache? Das Blut führt in die Wand. Hier ist ein kleines Loch. Ah, da ist die bestimmt rein. Katzen können sich ja super klein machen. Melissa, die Tapete geht ja ab. What? Ach, du Scheiße. Dahinter ist ein Gang. Da gehen Stufen runter. Du verarschst mich. Nein. Oh nein. Nein. Hier liegt Aziza. Sie ist tot. Sicher? Ja. Vielleicht ist sie ja nur bewusstlos. Nein. Die atmet nicht. Sie ist tot. Alice? Ja. Ich kann diesen Schrank kaum bewegen, aber hinter ist alles trocken. Obwohl, ganz unten an der Fußleiste, da ist es ein bisschen. Markus, da liegt ein Schlüssel. Hinterm Schrank? Ja. Wie sieht denn der aus? Oben etwas kantig und mit so Löchern drin. Ja, das ist ein Sicherheitsschlüssel. Ja, das könnte meiner sein. Kriegst du ihn da raus? Ich brauche eine kleine Verlängerung. Hast du irgendwas? Vielleicht in der Küche? Okay. Hast du eine Machete? Hä? Ach so. Das ist ein doppelt gefaltetes Sushi-Messer. Mhm. Ja, ist super teuer, ich weiß. Ah. Ja. Ich hab den Schlüssel. Habt ihr auch vielleicht das Baguette ein bisschen zerkratzt, aber... Ja, probier ihn aus und komm runter zu mir. War das bei dir? Ja. Ich mache aber nicht auf, glaube ich. Okay. Okay, ich glaube, die laufen hoch. Das war bei mir. Okay, hier, guck mal. Da draußen ist ein Polizist. Ich probiere den Schlüssel. du die Polizei gerufen? Warum tragen nur Sie eine Uniform und er nicht? Ich bin der Vermieter des Hauses. Die Nachbarn haben sich über ungewöhnliche Geräusche beschwert. Dürfen wir uns mal umsehen? Blödsinn. Mal sehen, was hier los ist? Schick die weg! Das ist eine Falle! Polizisten tauchen nie allein auf. Die müssen immer zu zweit unterwegs sein. Mein Freund, der ist einer Katze über den Balkon in die Wohnung unter der hier gefolgt und kommt jetzt nicht mehr raus. Der Flur unten ist voller Blut. Ja, die Katze hat sich an den Scherben verletzt und ist leider verblutet. Es sieht so aus, als wäre jemand nach unten geschleift worden. Was? Durch den ganzen Hausflur. Bis ins Erdgeschoss. Bis ins Erdgeschoss. Sehen Sie? Ja, das sehe ich. Also da war ja auch noch jemand anders in der Wohnung. Die Person hat auch den Lärm veranstaltet, der Ihnen offenbar gemeldet wurde. Wieso öffnet Ihr Freund nicht die Tür? Oh mein Gott. Ja, haben Sie denn keinen Universalschlüssel? Nein, nur der Mieter selbst hat einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Okay, Markus, kannst du unten aufmachen? Der Bulle soll dir erst seinen Ausweis zeigen. Das dauert mir hier alles zu lange. Unten in der Wohnung befindet sich ein mutmaßlicher Mörder. Was? Wer? Wieso denn Mörder? Aufmachen! Polizei! Wir wissen, was Sie getan haben! Markus, ich versuche die Düse im Geländer zu beobachten. Der Typ ist auf keinen Fall Polizist. Ich komm jetzt rein. Ich knall dich einfach an. Oh Gott. Dann bist du weg, als hätte es dich nie gegeben. Die haben das alles inszeniert. Die werden mich umbringen. Ich rufe die richtige Polizei. Nein, nein. Leg bitte nicht auf. Kümmere dich um die Frau. Gib mir deine Waffe. Hier. Okay. Markus, geh von der Tür weg. Der Vermietertyp legt gerade seine Pistole durch. Was? Sie telefonieren mit einem potenziellen Mörder. Legen Sie auf. Ich bin wieder drin. Geh in den Gang und schieb den Schrank wieder vor. Dann kannst du dich verstecken. Was ist hier los? Hol das Sushi-Messer! Hol das Sushi-Messer! Zur Sicherheit! Echt? Komm raus! Wo bist du? So viel Wut. So viel Angst. Wofür? Ich weiß es nicht. Jemand hat mein Leben kopiert. Dein Leben? Warum sollte dich jemand kopieren? Was ist so besonders an dir? Ist es dein gesellschaftlicher Status, deine Arbeit, dein Wohlstand? Die Wut einer Affäre, die du egoistisch getäuscht hast? Das Ganze ist zu groß für sowas. Niemand würde so viel Hass haben oder sich so viel Arbeit machen. Das ist ja das Absurde. Oder drängt sich eine fremde Welt in deine? Eine fremde Welt? Oder vielleicht bist du so langweilig und unoriginell, dass deine Wohnung die Kopie einer anderen ist. Was ist denn mit dem Wind los? Das ist kein Wind. Wo bist du? Melis? Ja? Ich gehe gerade die Stufe runter. Wer hat diesen Gang gebaut, Markus? Was wollen diese Leute von dir? Markus? Nichts passiert. Es ist nur rutschig und echt steil. Fuck. Das Haus neigt sich weiter. Ich merke es auch gerade. Oh. Oh. Nein, nein, nein, nein, nein. Was ist denn los? Bröckelt das Fundament. Spüren, ob ich noch da bin. Meine Füße, meine Beine, alles kribbelt. Du löst dich nicht auf. Doch! Ich spüre es überall. Oh, du steigerst dich da rein. Schlecht. Melis? Wo bist du? Melis, bleib bitte bei mir, bitte, bitte. Hör nur auf meine Stimme. bleib ganz ruhig. Und du bekommst, was du verdienst. Was? Was? Hallo? Bleib bitte. Markus. Ah! Ah! Ah, verdammte Scheiße! Was? Mein Bein! Unter der Erde. Warum? Wer baut denn die ganzen Wohnungen? Hallo, hallo. Hallo. Ja, Jakob. Oh. Wer sind Sie? Was ist das hier? Meine Wohnung. Was ist das hinter den Fenstern? Erde? Stein? Schlamm. Torf, Sumpf. Was soll das? Das ist meine Wohnung. Schon wieder. Die Henningsen-Lampe, das breite weiße Bellini-Sofa, die kleine Kommode mit dem Kratzer an der Kante. Meine Wohnung. Ich wurde bestohlen. Was? Bestohlen? Erzähl mir, wie du hierher gekommen bist. Das wird uns beiden helfen. Hallo? Ist jemand hier? Markus? Markus, ich brauche deine Hilfe. Der Polizist, er liegt tot in der Wohnung. Es war ein Unfall. Er hat mich angegriffen. Markus! Ein Reisepass. Jakob. Wer ist Jakob? Dann habe ich den Schrank weggeschoben, bin die Treppe runtergestiegen. Markus, ja, dann haben sich meine Arme und Beine irgendwie aufgelöst. Und ich bin gefallen. Jedenfalls, ich konnte nicht mehr stehen. Dabei ist mein Handy kaputt gegangen. Ja, und dann war ich hier bei... Markus Specht. Markus Specht? Ich bin Markus Specht. Ich bin Markus Specht. Und entschuldigen Sie bitte, aber wir sehen uns kein bisschen ähnlich. Du hast doch nicht wirklich verdrängt, wer du bist, oder? Ich bin Markus Specht. Und ich? Ist jeder Gedanke, den ich gedacht, jeder Tag, den ich gelebt habe, bedeutungslos? Als hätte es mich nie gegeben? Ich bin Jakob Specht. Und ich habe mich noch nicht aufgelöst. Ich bin gut erhalten. Die Moorwiesen von Harburg. Ja, die haben mich fast gefunden, Jakob. Sie wühlen im Moor, reißen Narben in den feuchten Boden. Es wird nicht gesucht, was niemand vermisst. Manche Dinge lösen sich nicht einfach auf. Sie bleiben, egal wie tief du sie versenkst. Ich wollte dich nicht vergessen, Markus. Es ist einfach passiert. Völlig egal, was du wolltest. Du hast getan, was du getan hast. Mein Leben wie ein Parasit übernommen. Meine Wohnung gestohlen. Ich habe hier unten auf dich gewartet. Es ist an der Zeit, dass du hier im Schlamm erstickst. Das ist doch Bullshit. Es war ein Unfall. Du bist gestolpert. Dir hätte niemand mehr helfen können. Ich war noch am Leben. Für 5 Minuten. Es war zu spät. Und warum sollte ich nicht das kriegen, was du hinterlassen hast? Weil du ein Nichts bist. Du verdienst es, vergessen zu werden. Aber ich... Diese ganze Scheiße, das hast du mir mein ganzes Leben lang erzählt. Du als gesellschaftlicher Leistungsträger, deine Anzüge, Autos, scheißteure KPM-Vasen. Dieses ganze hohle Zeug. Ich hätte dein Level an Arroganz und Selbstüberschätzung sowieso nie erreicht. Ich will es auch gar nicht. Los, weck mich auf. Das musst du selbst tun. In der Küche ist mein Sushi-Messer. Hammergeschmiedete Klinge. Doppelt gefaltet und schärfer als alles andere. Das gleitet durch deinen Albtraum wie Butter. Nein, nicht so. Wenn du dir eine Hölle vorstellst, was siehst du dann? Deine Wohnung oder meine Wohnung? Dein Leben oder mein Leben? Dich oder mich? Gott, ich muss aufwachen. Das Haus wird dich verschlucken. Es neigt sich. Es dauert nicht mehr lange, bis es einbricht und ich wieder nach oben komme und für immer bleibe. Es war ein Unfall. Aber es war auch eine Chance für mich auf ein neues Leben. Ich will hier nicht sterben wegen so einem kleinen Fehler. Das kannst du nicht mehr entscheiden. Du auch nicht. Doch. Lass mich los. Ich will hier weg. Es gibt keinen Ort mehr für dich. Das hier ist dein Grab. Lass mich los, hab ich gesagt. Markus? Deine Arme. Du löst dich auf. Nicht ich. Ich hab dir nichts getan. Du warst doch schon tot. Und ich wollte einfach nur ein besseres Leben. Und dein Leben war besser. Aziza? Melis! Hier hinten! Ich bin im Wohnzimmer! Was ist das hier? Ein Grab. Ein Grab? Das ist deine Wohnung, so perfekt kopiert. Weißt du, wer es war? Das war mein Bruder. Du hast einen Bruder? Ja. Was ist das? Wir sinken in ein Moor. Oh Gott, es kommt durch die ganzen Boden. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Oh Gott, ich glaube, das Fundament ist gebrochen. Das Haus neigt sich schon die ganze Zeit weiter. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Da! Aziza geht den Weg. Das ist nicht Aziza, das ist die andere. Ist doch egal, hinterher! Schneller, komm schon! Die Stufen sind einfach zu steil. Da oben ist der Ausgang. Fast da. Markus, ich bin nicht so schnell wie du. Komm. Ich kann dir nicht helfen. Sonst schafft es auch keiner von uns. Ich kann mich nicht halten. Ist es geschafft? Ja. Ich hab's. Melis! Anker im Genick festsitzen. Wenn ich an die Hölle denke, denke ich immer nur an dich. Jakob, was hast du mir da? Markus. Ist es für mich? Was soll das sein? Das ist ein Aquarium mit Goldfisch. Ja, und was soll ich damit? Ja, oder ist es für Aziza? Ich dachte, was Lebendiges wäre schön. Also für die Wohnung. Etwas, das du ansehen kannst. Oder? Deine Wohnung wirkt doch immer so leer. Nicht leer. Minimalistisch. Aber davon verstehst du nichts. Ist doch sowieso wieder nur Geld. Nein, also... Ja. Aber nur so als Übergang, bis ich einen Job habe. Weißt du, vielleicht kann ich ja auch für dich arbeiten. Als Assistent oder so. Nee, ich kann niemanden brauchen, den ich verkaufen kann. Weißt du, du bist ungeeignet für den Job. Gib mir doch einmal eine Chance. Jetzt hau ab, komm und nimm das Ding mit. Ey! Du kannst ja nicht mal ein Wasserglas halten. Du bist jetzt gar nichts zu gebrauchen. Ah, gut, dass unsere Eltern unter der Erde sind. Die würden sich schämen. Jetzt komm, hol einen Lappen. Oder nimm dich selbst, aber mach das weg. Ja. Ich hol schnell ein Glas für den Fisch. Warum? Ach, der wäre spätestens bei dir gestorben. Ich habe ihm den Leidensweg erspart. Aziza, komm, hol ihn dir. Komm, nicht mal die will deinen Müll hier. Fick dich, Markus. Was war das? Dann brauchst du wieder Schläge, oder was? Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ah ja? Dann pass mal auf. Nein, nee, nicht. Jetzt komm mal her! Ha! Selber schuld! Ha. Ich hab nichts gemacht! Selbst schuld, wenn du ausrutschst! Jetzt hast du dir einen Splitter in deine Kommode gehauen. Ja, das war bestimmt ein teurer Sturz, oder? Das kostet dich richtig. Hättest du mir mal lieber ein paar Euro gegeben. Oder? Markus? Ich habe gewartet, viele Stunden lang. Bis dein letzter Atem aus deiner Lunge kam. Dann hab ich dich verstaut, ich hab dich versteckt. Ich hab dich verschwinden lassen, damit niemand dich entdeckt. Und bin eingezogen in deine Kleider, deine Haut. Ich hab mich gewärmt an deinem Leben, deinem Haus. Ich hab so viel Lügen in meinem Kopf gestaut. Und wenn ich nicht loslasse, komm ich nie wieder raus. Komm ich nie wieder da raus. Stimmt, ist so widerlich verschimmelt. Hey. Hey. Du sagst mir jetzt aber nicht ab, oder? Who Lives There? Hörspiel von Josef Bolz. Mit Markus Specht, Bastian Reiber, Melis, Hanna Plass, Bruder, Hans Löw, Vermieter, Timo Dirkes, Polizist, Steffen Räuber, Komposition, Andreas Koslik, Ton und Technik, Henning Schmitz und Olaf Dettinger, Regieassistenz, Luise Weigert. Regie Martin Zülker. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.